Don Carlos, Infant von Spanien, ein dramatisches Gedicht von Friedrich von Schiller. Fünfter Akt, erster bis dritter Auftritt. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Ein Zimmer im königlichen Palast, durch eine eiserne Gittertüre, von einem großen Vorhofe abgesondert, in welchem Wachen auf und niedergehen. Erster Auftritt. Carlos, an einem Tische sitzend, den Kopf vorwärts auf die Arme gelegt, als wenn er schlummerte. Im Hintergrunde des Zimmers einige Offiziere, die mit ihm eingeschlossen sind. Marquis von Posa tritt herein, ohne von ihm bemerkt zu werden, und spricht leise mit den Offizieren, welche sich sogleich entfernen. Er selbst tritt ganz nahe vor Carlos und betrachtet ihn einige Augenblicke schweigend und traurig. Endlich macht er eine Bewegung, welche diesen aus seiner Betäubung erweckt. Carlos steht auf, wird den Marquis gewahr und fährt erschrocken zusammen. Dann sieht er ihn eine Weile mit großen starren Augen an und streicht mit der Hand über die Stirne, als ob er sich auf etwas besinnen wollte. Marquis, ich bin es, Karl. Carlos gibt ihm die Hand. Du kommst sogar noch zu mir? Das ist doch schön von dir. Marquis, ich bildete mir ein, du könntest deinen Freund hier brauchen. Carlos, wahrhaftig? Meintest du das wirklich? Sieh, das freut mich unbeschreiblich. Ach, ich wußt es wohl, daß du mir gut geblieben. Marquis, ich hab es auch um dich verdient. Carlos, nicht wahr? O, wir verstehen uns noch ganz. So hab ich's gerne. Diese Schonung, diese Milde steht großen Seelen an, wie du und ich. Lass sein, daß meiner Forderungen eine unbillig und vermessen war. Mußt du mir darum auch die billigen versagen? Hart kann die Tugend sein, doch grausam nie, unmenschlich nie. Es hat dir viel gekostet, o ja. Mir deucht, ich weiß recht gut, wie sehr geblutet hat dein sanftes Herz, als du dein Opfer schmücktest zum Altare. Marquis, Carlos, wie meinst du das? Carlos, du selbst wirst jetzt vollenden, was ich gesollt und nicht gekonnt. Du wirst den Spaniern die goldnen Tage schenken, die sie von mir umsonst gehofft. Mit mir ist es ja aus, auf immer aus. Das hast du eingesehen. O, diese fürchterliche Liebe hat alle frühe Blüten meines Geistes unwiederbringlich hingerafft. Ich bin für deine großen Hoffnungen gestorben. Vorsehung oder Zufall führen dir den König zu. Es kostet mein Geheimnis, und er ist dein. Du kannst sein Engel werden. Für mich ist keine Rettung mehr. Vielleicht für Spanien. Ach, hier ist nichts verdammlich, nichts. Nichts als meine rasende Verblendung, bis diesen Tag nicht eingesehen zu haben, dass du so groß als zärtlich bist. Marquis, nein, das hab ich nicht vorhergesehen, nicht vorhergesehen, dass eines Freundes Großmut erfinderischer könnte sein als meine weltkluge sorgfalt. Mein gebäude stürzt zusammen. Ich vergaß dein herz. Carlos: zwar, wenn dirs möglich wär gewesen, ihr dies schicksal zu ersparen. Sieh, das hätte ich unaussprechlich dir gedankt. Konnt ich denn nicht allein es tragen? Mußte sie das zweite Opfer sein? Doch still davon! Ich will mit keinem Vorwurf dich beladen. Was geht die Königin dich an? Liebst du die Königin? Soll deine strenge Tugend die kleinen Sorgen meiner Liebe fragen? Verzeih mir, ich war ungerecht. Marquis: du bist's. Doch dieses Vorwurfs wegen nicht. Verdient ich einen, dann verdient ich alle, und dann würd ich so nicht vor dir stehen. Er nimmt sein Portefeuille heraus. Hier sind von den Briefen einige wieder, die du in Verwahrung mir gegeben. Nimm sie zu dir. Carlos sieht mit Verwunderung bald die Briefe, bald den Marquis an. Wie? Marquis: ich gebe sie dir wieder, weil sie in deinen Händen sicherer jetzt sein dürften als in meinen. Carlos: was ist das? Der König las sie also nicht? Bekam sie gar nicht zu Gesichte? Marquis: diese Briefe? Carlos: du zeigtest ihm nicht alle? Marquis: wer sagt dir, dass ich ihm einen zeigte? Carlos äußerst erstaunt: ist es möglich, Graf Lerma? Marquis: der hat dir gesagt? Ja, nun wird alles offenbar. Wer konnte das auch voraussehen? Lerma also? Nein, der Mann hat Lügen nie gelernt. Ganz recht. Die andern Briefe liegen bei dem König. Carlos sieht ihn lange mit sprachlosem Erstaunen an. Weswegen bin ich aber hier? Marquis: zur Vorsicht, wenn du vielleicht zum zweiten Mal versucht sein möchtest, eine Eboli zu deiner Vertrauten zu erwählen. Carlos wie aus einem Traume erwacht: ha, nun endlich, jetzt seh ich, jetzt wird alles Licht. Marquis geht nach der Türe. Wer kommt? Zweiter Auftritt. Herzog Alba, die vorigen. Alba nähert sich ehrerbietig dem Prinzen, dem Marquis durch diesen ganzen Auftritt den Rücken zuwendend. Prinz, Sie sind frei. Der König schickt mich ab, es Ihnen anzukündigen. Carlos sieht den Marquis verwundert an. Alle schweigen still. Zugleich schätz ich mich glücklich, Prinz, der Erste sein zu dürfen, der die Gnade hat. Carlos bemerkt beide mit äußerster Verwunderung, nach einer Pause zum Herzog: ich werde gefangen eingesetzt und frei erklärt, und ohne mir bewusst zu sein, warum ich beides werde. Alba: aus Versehen, Prinz, so viel ich weiß, zu welchem irgendein Betrüger den Monarchen hingerissen. Carlos: doch aber ist es auf Befehl des Königs, dass ich mich hier befinde? alba ja durch ein versehen seiner majestät carlos das tut mir wirklich leid doch wenn der könig sich versieht kommt es dem könig zu in eigner person den fehler wieder zu verbessern er sucht die augen des marquis und beobachtet eine stolze herabsetzung gegen den herzog man nennt mich hier don philipps sohn die augen der lästerung und neugier ruhn auf mir was seine majestät aus pflicht getan will ich nicht scheinen ihrer huld zu danken sonst bin ich auch bereit vor dem gerichte der cortes mich zu stellen meinen degen nehm ich aus solcher hand nicht an alba der könig wird keinen anstand nehmen eurer hoheit dies billige verlangen zu gewähren wenn sie vergönnen wollen daß ich sie zu ihm begleiten darf carlos ich bleibe hier bis mich der könig oder sein madrid aus diesem kerker führen bringen sie ihm diese antwort alba entfernt sich man sieht ihn noch eine zeitlang im vorhofe verweilen und befehle austeilen dritter auftritt carlos und marquis von posa carlos nachdem der herzog hinaus ist voll erwartung und erstaunen zum marquis was ist aber das erkläre mir's bist du denn nicht minister marquis ich bin's gewesen wie du siehst auf ihn zugehend mit großer bewegung o karl es hat gewirkt es ist gelungen jetzt ist's getan gepriesen sei die allmacht die es gelingen ließ carlos gelingen was ich fasse deine worte nicht marquis ergreift seine hand du bist gerettet karl bist frei und ich er hält inne carlos und du marquis und ich drücke dich an meine brust zum ersten mal mit vollem ganzem rechte ich hab es ja mit allem was mir teuer ist erkauft o karl wie süß wie groß ist dieser augenblick ich bin mit mir zufrieden carlos welche plötzliche veränderung in deinen zügen so hab ich dich nie gesehen stolzer hebt sich deine brust und deine blicke leuchten marquis wir müssen abschied nehmen karl erschrick nicht o sei ein mann was du auch hören wirst versprich mir karl nicht durch unbänd'gen schmerz unwürdig großer seelen diese trennung mir zu erschweren du verlierst mich karl auf viele jahre toren nennen es auf ewig carlos zieht seine hand zurück sieht ihn starr an und antwortet nichts sei ein mann ich habe sehr auf dich gerechnet hab es nicht vermieden die bange stunde mit dir auszuhalten die man die letzte schrecklich nennt ja soll ich dir's gestehen karl ich habe mich darauf gefreut komm lass uns niedersitzen ich fühle mich erschöpft und matt er rückt nahe an carlos der noch immer in einer toten erstarrung ist und sich unwillkürlich von ihm niederziehen läßt wo bist du du gibst mir keine antwort ich will kurz sein den tag nachher als wir zum letzten mal bei den kartäusern uns gesehen ließ mich der könig zu sich fordern. Den erfolg weißt du, weiß ganz madrid. Das weißt du nicht, daß dein geheimnis ihm verraten worden, daß briefe in der königin schatulle gefunden, wider dich gezeugt, daß ich aus seinem eignen munde dies erfahren und daß ich sein vertrauter war. Er hält inne, Carlos Antwort zu erfahren. Dieser verharrt in seinem Stillschweigen. Ja, Karl, mit meinen Lippen brach ich meine Treue. Ich selbst regierte das Komplott, das dir den Untergang bereitete. Zu laut sprach schon die Tat. Dich frei zu sprechen, war zu spät. Mich seiner Rache zu versichern, war alles, was mir übrig blieb. Und so ward ich dein Feind, dir kräftiger zu dienen. Du hörst mich nicht. Carlos. Ich höre. Weiter, weiter. Marquis. Bis hieher bin ich ohne Schuld. Doch bald verraten mich die ungewohnten Strahlen der neuen königlichen Gunst. Der Ruf dringt bis zu dir, wie ich vorhergesehen. Doch ich, von falscher Zärtlichkeit bestochen, von stolzem Wahn geblendet, ohne dich das Wagestück zu enden, unterschlage der Freundschaft mein gefährliches Geheimnis. Das war die große Übereilung. Schwer hab ich gefehlt, ich weiß es. Raserei war meine Zuversicht. Verzeih, sie war auf deiner Freundschaft Ewigkeit gegründet. Hier schweigt er. Carlos geht aus seiner Versteinerung in lebhafte Bewegungen über. Was ich befürchtete, geschieht. Man lässt dich zittern vor erdichteten Gefahren. Die Königin in ihrem Blut, das Schrecken des widerhallenden Palastes, Lermas unglückliche Dienstfertigkeit, zuletzt mein unbegreifliches Verstummen. Alles bestürmt dein überraschtes Herz. Du wankst, gibst mich verloren, doch zu edel selbst an deines Freundes Redlichkeit zu zweifeln, schmückst du mit Größe seinen Abfall aus. Nun erst wagst du, ihn treulos zu behaupten, weil du noch treulos ihn verehren darfst. Verlassen von dem Einzigen wirfst du der Fürstin Eboli dich in die Arme. Unglücklicher, in eines Teufels Arme, denn diese war's, die dich verriet. Carlos steht auf. Ich sehe dich dahin eilen. Eine schlimme Ahnung fliegt durch mein Herz. Ich folge dir. Zu spät. Du liegst zu ihren Füßen. Das Geständnis floh über deine Lippen schon. Für dich ist keine Rettung mehr. Carlos. Nein, nein. Sie war gerührt. Du irrest dich. Gewiss war sie gerührt. Marquis. Da wird es Nacht vor meinen Sinnen. Nichts, nichts. Kein Ausweg, keine Hilfe. Keine im ganzen Umkreis der Natur. Verzweiflung macht mich zur Furie, zum Tier. Ich setze den Dolch auf eines Weibes Brust. Doch jetzt... Jetzt fällt ein Sonnenstrahl in meine Seele. Wenn ich den König irrte, wenn es mir gelänge, selbst der Schuldige zu scheinen, wahrscheinlich oder nicht, für ihn genug, scheinbar genug für könig philipp weil es übel ist es sei ich will es wagen vielleicht ein donner der so unverhofft ihn trifft macht den tyrannen stutzen und was will ich mehr er überlegt und karl hat zeit gewonnen nach brabant zu flüchten carlos und das hättest du getan marquis ich schreibe an wilhelm von oranien daß ich die königin geliebt daß mirs gelungen in dem verdacht der fälschlich dich gedrückt des königs argwohn zu entgehn daß ich durch den monarchen selbst den weg gefunden der königin mich frei zu nahn ich setze hinzu daß ich entdeckt zu sein besorge daß du von meiner leidenschaft belehrt zur fürstin eboli geeilt vielleicht durch ihre hand die königin zu warnen daß ich dich hier gefangen nahm und nun weil alles doch verloren willens sei nach brüssel mich zu werfen diesen brief carlos fällt ihm erschrocken ins wort hast du der post doch nicht vertraut du weißt daß alle briefe nach brabant und flandern marquis dem könig ausgeliefert werden wie die sachen stehn hat taxis seine pflicht bereits getan carlos gott so bin ich verloren marquis du warum du carlos unglücklicher und du bist mit verloren diesen ungeheuern betrug kann dir mein vater nicht vergeben nein den vergibt er nimmermehr marquis betrug du bist zerstreut besinne dich wer sagt ihm daß es betrug gewesen carlos sieht ihm starr ins gesicht wer fragst du ich selbst er will fort marquis du rasest bleib zurück carlos weg weg um gottes willen halte mich nicht auf indem ich hier verweile dingt er schon die mörder marquis desto edler ist die zeit wir haben uns noch viel zu sagen carlos was eh er noch alles er will wieder fort der marquis nimmt ihn beim arme und sieht ihn bedeutend an marquis höre carlos war ich auch so eilig so gewissenhaft da du für mich geblutet hast ein knabe carlos bleibt gerührt und voll bewunderung vor ihm stehen o gute vorsicht marquis rette dich für flandern das königreich ist dein beruf für dich zu sterben war der meinige carlos geht auf ihn zu und nimmt ihn bei der hand voll der innigsten empfindung nein nein er kann nicht widerstehn so vieler erhabenheit nicht widerstehn ich will dich zu ihm führen arm in arme wollen wir zu ihm gehen vater will ich sagen das hat ein freund für seinen freund getan es wird ihn rühren glaube mir er ist nicht ohne menschlichkeit mein vater ja gewiß es wird ihn rühren seine augen werden von warmen tränen übergehen und dir und mir wird er verzeihn es geschieht ein schuss durch die gittertüre carlos springt auf ha wem galt das marquis ich glaube mir er sinkt nieder carlos fällt mit einem schrei des schmerzens neben ihm zu boden o himmlische barmherzigkeit marquis mit brechender stimme er ist geschwind der könig ich hoffte länger denk auf deine rettung hörst du auf deine rettung deine mutter weiß alles ich kann nicht mehr carlos bleibt wie tot bei dem leichnam liegen nach einiger zeit tritt der könig herein von vielen granden begleitet und fährt bei diesem anblick betreten zurück eine allgemeine und tiefe pause die granden stellen sich in einen halben kreis um diese beiden und sehen wechselsweise auf den könig und seinen sohn dieser liegt noch ohne alle zeichen des lebens der könig betrachtet ihn mit nachdenkender stille Ende von fünfter akt dritter auftritt